Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind im Fernsehen ein paar Sekunden zu spät. Das heißt, wir warten jetzt ganz einfach. Der Fernsehvorspann läuft und dann begrüße ich die Fernsehzuschauer. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Jetzt geht es los. Ha. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Und wenn ihr euch heute Nacht mit mir unterhalten wollt, ihr könnt es gerne machen, ich freue mich. 0800 5678 111, das ist meine Telefonnummer. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Und ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Silke. Und Silke ist 29 Jahre alt. Morgen. Ja, hi Jürgen. Hallo Silke. Hallo. Dein Thema. Ja, Jürgen, du hattest am Wochenende, am Freitag, einen jungen Mann am Telefon, der war angeblich Sklave und das hat dich sehr interessiert und er wusste aber nicht so recht, was er zu dem Thema zu sagen hatte. Ja, er konnte es nicht so richtig erklären. Ja, genau. Und wie im alten Rom, hat er gesagt. Ne? Genau. In alten Rom, habe ich dann gefragt. Mhm. Okay, und ich habe einige Erfahrungen mit Sklaven, weil ich Telefonsex mache. Aha, du bist also eine Telefonsex-Anbieterin. Ja, genau. Wollen wir erst mal die Fakten klären. Also 29 Jahre alt, Silke heißt sie, im Hauptberuf Telefonsex-Anbieterin? Nee, das mache ich nebenberuflich. Was ist der Hauptberuf? Ich bin Hotelkauffrau. Oh, Hotelkauffrau. Ja. Also etwas ganz Solides und Seriöses. Ja, genau. Wie oft machst du das, diese Telefongeschichten? Also in der Regel 4 Tage die Woche oder 4 Nächte die Woche. Also so nebenher dann? Mhm. Und wie viele Stunden in der Nacht? Also ich fange um 23 Uhr an und mache bis morgens um 6 Uhr. Bist du jetzt gerade auch im Dienst? Nee, ich habe frei diese Woche. Ah ja, das ist aber dann auch eine harte Arbeit, ne? Nachts das zu machen und am Tage dann im Hotel zu arbeiten. Ja, so einfach ist es nicht unbedingt, aber 2-3 Stunden am Tag schlafen reicht doch manchmal. Wie lange machst du das schon? Ungefähr ein halbes Jahr jetzt. Und wie bist du rangekommen? Ja, der Artikel, da stand mal eine Annonce in der Zeitung, eben, dass diese Damen gesucht wurden. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt ein bisschen knapp bei Kasse und habe gedacht, ich versuche das mal. Und wie viel verdient man so nebenher im Monat über den Daumen dazu? Ach ja, das kann man schlecht sagen, weil man hat gute Monate und schlechte Monate. Also der Verdienst, das sind 37,50 Mark die Stunde, wenn man telefoniert. Aber allerdings auch nur die Zeit, die man dann tatsächlich telefoniert. Mhm. Ist das ein Nettoverdienst? Ich bin freiberufliche Mitarbeiterin, das ist mir also überlassen, das anzugeben. Ah ja. Mhm. Machst du das von zu Hause aus? Nee, ich arbeite in einer Agentur in einem Großraumbüro. Das sind ja immer so die verrückten Sachen, die ich immer so gerne höre. Den Leuten wird dann so eine Fantasie vorgespielt. Ne? Ich sitze hier in der Badewanne oder ich ziehe gerade mein Negligé an und aus. Und du sitzt in einem Großraumbüro mit vielen anderen Frauen oder vielleicht Männern zusammen. Ja, mit 4 Frauen sitzen wir. 4 Frauen und jede bedient dann halt die Anrufer. Ja. So, jetzt können wir uns die Grundfakten gut vorstellen. Aha. Du hast Erfahrung mit Sklaven. Ja. Jetzt erkläre uns normal gestrickten Menschen genau, was damit gemeint ist. Mhm. Also ich unterteile das immer in 3 Gruppen. Mhm. Es gibt also 3 Gruppen von Sklaven. Und zwar ist die erste Gruppe, die besteht, die steht also auf verbale Erniedrigung. Die wollen also nur hören, was für arme Schlucker sie doch sind, wie klein der Schwanz ist und dass er überhaupt nichts bringt. Mhm. Also du musst die nicht beschimpfen, sondern nur einfach klein machen. So richtig runterputzen. Mhm. Mhm. Mhm. Dann gibt es eben eine Gruppe von Sklaven, denen gefällt es, mich zu bedienen und mir zu gefallen. Mhm. Also die rufen mich teilweise an vorher und sagen, ja, hallo, was soll ich denn heute für dich anziehen? Und dann habe ich zum Beispiel einen, der muss sich für mich immer schön schminken mit blauem Lidschatten und roten Lippen. Und dann macht er sich fertig und dann ruft er eine halbe Stunde später nochmal an und der bedient mich dann ganz einfach. Aber das kannst du natürlich nicht kontrollieren. Nee, das kontrolliere ich nicht, aber ich denke schon, dass der das macht. Bei dem habe ich ja so wirklich das Gefühl, der macht das. Du meinst, das ist für den natürlich dann ein Lustgewinn, sich für dich schön zu schminken und dann an das Telefon zu gehen und mit dir zu reden. Ja, genau. Aber wie bedient der dich dann weiter? Wie geht das? Meistens ist es so, dass er mir erstmal meine hohen Lackstiefel leckt, während ich also im Jogginganzug auf meinem Bürostuhl sitze. Und ich sperre ihn dann in einen Käfig, auf den ich mich dann draufsetze. Dann muss er mich also mit der Zunge verwöhnen. Ich verstehe. Meistens uriniere ich ihn dann auch noch an. So krass geht's dann auch zu? Ja, ja. Mhm. Ja. Also er ist noch ein sehr, sehr harmloser, muss ich sagen. Also das war die zweite Kategorie. Die Kategorie, die dich bedienen. Du kannst denen quasi alles sagen, mach das, mach jenes. Ich möchte das so und die machen das dann. Ja. So, jetzt bin ich gespannt auf die dritte Kategorie. Also das sind die, die dann wirklich auf Schmerzen stehen. Mhm. Also ein Teil stellt sich diese Schmerzen nur vor und es gibt sehr, sehr viele, die anrufen, die ich dann erstmal losschicke, einige Utensilien zu holen. Zum Beispiel? Wäscheklammern. Was zum Abbinden ist sehr, sehr wichtig. Was zum Abbinden? Mhm. Was binden die sich denn? Sich die Eier abbinden, damit die nicht so schnell kommen, sonst liegen die ja wieder auf. Achso. Das dürfen sie ja nicht. So, Wäscheklammern, eine Kerze, ein Feuerzeug, Rasierwasser, Pfeffersalz. Junge, Pfeffersalz, Rasierwasser, was macht man damit? Also nachdem man über die Eichel den heißen Kerzenwachs gelaufen hat, kommt das besonders gut am Schluss, wenn man das Ganze mit Rasierwasser ablöscht. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Aber die machen das am Telefon, Schreien die dann währenddessen? Die schreien richtig. Die schreien richtig. Die schreien richtig. Also das muss man sich vorstellen, Kerzenwachs auf die Eichel. Und dann müssen sich also erst vorher noch schön die Vorhaut ganz runterziehen. Und dann pulen die den Kerzenwachs ab danach. Ja. Und dann kommt das Rasierwasser und Pfeffer und Salz. Ja, genau. Ist meistens wird die Vorhaut dann noch wieder drüber gezogen und ein bisschen gerieben, damit sich das Salz auch schön in die Eichel setzt. Das habe ich nie gehört. Kannst du das nachvollziehen? Ich kann das nicht verstehen. Nee, überhaupt nicht. Also ich bin alles andere dominant. Vielleicht nach außen hin so, aber im Bett absolut überhaupt nicht. Also du bist im Bett eine, was man so normal nennt, eine normal gestrickte Frau. Ja, würde ich sagen. Macht dir das nicht sehr viel aus oder fällt es dir besonders schwer, dann solche Leute, vielleicht solche extremen Leute auch zu bedienen oder mit denen umzugehen? Also am Anfang habe ich immer gesagt, ich bin nicht dominant, ich führe diese Gespräche nicht, ich will das nicht, ich kann das nicht. Mhm. Ne? Nur muss man ganz klar sagen, das sind wirklich die Leute, an denen man am meisten verdienen kann. Weil lange dauert. Ja, es dauert sehr lange und die dürfen wirklich tatsächlich auch erst auflegen, wenn ich denen das erlaube. Mhm. Und die richtigen Sklaven machen das auch. Ja, woher weißt du denn eigentlich, welche Art von Sklave du vor dir hast? Sagen die das oder befragst du das? Ja, das sagen die vorher. Das sagen die vorher. Mhm. Mhm. Also die, wenn dieses Gespräch beginnt, ich sage also erst Hallo, hier bin ich. Und die Sklaven sagen dann, ich suche ein dominantes Gespräch. Und dann frage ich, inwieweit die Dominanz gehen darf oder wie sie sich das vorstellen. Mhm. Und dann legen wir los. Achso, das wird vorher quasi sachlich abgecheckt, abgegrenzt, auch abgetastet. Und dann kannst du loslegen. Verspürst du manchmal den Reiz, wenn du jetzt so einen Hardcore-Sklaven da hast, der auf Schmerzen steht, dass du mit dem vielleicht Dinge machen möchtest oder dem die Befehle geben möchtest, die noch über das hinausgehen, was er eigentlich will? Nee. Also ich weiß jetzt auch gar kein Beispiel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mir da vorher überhaupt nichts drunter vorstellen. Mhm. Ich habe mir das also wirklich von meinen Kolleginnen abgehört. Mhm. Muss ich wirklich sagen, weil ich in diese Richtung überhaupt gar keine Fantasien habe. Wie kommt man sich denn als Mensch, als Frau, die das dann macht, vor, während man das macht? Mhm. Wenn man eine Anweisung gibt, nur kippt da Salz auf deinen Penis und schiebt die Vorhaut wieder zurück und also so schreckliche Sachen. Mhm. Wie kommt man sich vor? Also mittlerweile ist es so, habe ich mich dran gewöhnt, mache ich mir da keine Gedanken mehr drüber. Mhm. Am Anfang habe ich wirklich gedacht, so mein Gott, was muss diesen Männern Schreckliches passiert sein, dass denen bei sowas oder bei solchen Sachen einer abgeht. Mhm. Also, geht denen einer ab? Ja. Ja. Also anschließend dürfen die sich dann, wenn die ganz brav alles gemacht haben, was ich gesagt habe, dürfen die sich die Eier losbinden und dürfen sich dann einen runterholen. Ah. Mhm. Und das machen die dann auch. Ja. Nun hat der Anrufer am Freitag hat das so erzählt, als wäre das, was er da tut. Er möchte Sklave sein, er möchte eigentlich, wollte Menschen dienen oder untertan sein, dass das nichts Sexuelles hat. Konntest du das auch verstehen? Also mich anfassen dürfen die ja überhaupt nicht. Mhm. Ne? Also mit Frauen hat das wenig zu tun. Allerdings befriedigen die sich dabei selber. Also bei dir, die Kunden, die dich anrufen, da hat es immer eine sexuelle Komponente. Ja. Auf jeden immer. Fall. Mhm. Verachtest du diese Leute, die das machen? Nee, verachten tue ich dir nicht. Mhm. Also wie gesagt, teilweise tun sie mir wirklich leid. Mhm. Ne? Mhm. Denn ich finde, das sind schon Fantasien. Also ich kann mich nicht in denen ihre Lage versetzen. Mhm. Also, nun sind das ja Fantasien, die auch so wirklich sehr grenzwertig sind zum Bereich Gewalt. Wenn auch Gewalt an sich selbst. Mhm. Hast du für dich einen Punkt, wo du sagst, so weit und weiter gehe ich nicht, auch in der Fantasie nicht? Nee, also in Richtung Gewalt überhaupt nicht. Machst du also gar nicht. Also ich habe zum Beispiel auch jemanden, der mich anruft, der ist also selber dominant, das ist mein Vollstrecker, nennt er sich. Und also da endet es immer damit, dass er mich in eine Guillotine legt mit dem Kopf und mich dann köpft. Das ist natürlich eine schöne krasse Fantasie, ne? Aber so ist es halt, ne? Ich glaube, man kann das gar nicht so ernst nehmen. Es ist wirklich eine bizarre Fantasiewelt. Ne? Ja. Wahrscheinlich ist das ein ganz normaler, friedlicher Mensch im normalen Leben. Ne? Ja, davon gehe ich aus. Mhm. Ja. Bedienst du denn ausschließlich Sklaven oder auch? Also jeder normale Mann kann sich bei dir auch melden, der gerne ein bisschen Telefonsex haben will. Ja, genau. Ja. Ich habe auch viele Männer, die einfach nur so mit mir telefonieren. Nur reden? Ja, ich habe also drei Rentner zum Beispiel, die mich also regelmäßig anrufen. Die reden meistens so zwischen einer Viertelstunde und einer halben Stunde mit mir. Und was reden die mit dir dann? Über was? Ja, ich habe einer von denen zum Beispiel, der wohnt mit seiner Schwester zusammen. Die Nichte kocht für die beiden und putzt die Wohnung so ein bisschen ab und zu geht er mit dem Hund von seinem Sohn spazieren. Also du hörst die Familiengeschichten dann? Ja, genau. Aber hast du denn da nicht dann vielleicht doch ein bisschen schlechtes Gewissen? Ja. Ein Rentner, man weiß nicht, wie viel Rente er hat also und er muss so viel bezahlen. Da habe ich wirklich schon oft gedacht so, Mensch, weißt du was, gib ihm deine Privatnummer, dann werde ich heute Abend zu Hause anrufen und dann, ne? Aber ich denke, wenn man Skrupel hat, dann hat man da einfach nichts verloren. Also dieser Mann, dieser Rentner, von dem du gerade gesprochen hast, der will überhaupt gar kein Sexgespräch mit dir führen. Der möchte einfach nur ein Gespräch mit einer Frau führen. Genau. Ja. Der möchte also sich einfach nur ein bisschen unterhalten. Nochmal zurückzukommen auf die Sklaven. Du hast die drei Kategorien genannt. Einmal die also nur so verbal runtergemacht werden wollen. Dann die dich bedienen und die anderen, denen du Schmerzen zufügen sollst. Ja. Weil die sich dann auch selbst Schmerzen zufügen, nachdem du das dann ihnen gesagt hast. Welche Kategorie ist dir noch am angenehmsten? Also am angenehmsten vom Geld her gesehen sind es die, die auf Schmerzen stehen. Ja, aber das sind aber auch die schwierigsten, glaube ich, für dich, ne? Emotional so, oder? Ja, mittlerweile nicht mehr. Mhm. Also mittlerweile mache ich mir da keine Gedanken mehr drüber. Am Anfang war es schon so. Aber mittlerweile sage ich, muss ich damit leben, dass das links reingeht und rechts raus aus dem Ohr. Ich lege das auf und habe dann auch damit abgeschlossen. Gab es mal eine Situation bei deiner Arbeit, nicht bei seinem Sklaven, das habe ich schon verstanden, dass das nicht dein Ding ist, eine Situation, wo du selbst auch körperlich erregt warst? Ja. Das gab es? Ja. Trotz der Kolleginnen rund um dich herum? Ja, ich sag mal, wir sitzen ja, wir haben unsere einzelnen Kabinen. Ich sitze da natürlich jetzt nicht und lege die Hand zwischen die Beine oder so. Aber es gibt schon Männer, die einem Gänsehaut auf den Rücken treiben können. Und hast du da schon mal so, ja, so das Prickeln verspürt, den möchte ich eigentlich auch mal gerne richtig kennenlernen? Ja, gibt's schon. Hast du schon mal jemanden kennengelernt? Nee. Also. Das ist also erstmal untersagt, das ist also ein Kündigungsgrund bei uns, das wissen wir absolut nicht. Und zweitens hat eine Kollegin von uns mal sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht und seitdem sind wir auch alle so ein bisschen vorsichtig damit. Hast du einen Freund? Ich habe einen Freund, Und der geht damit gut um? Cool um? Und der geht da ganz cool mit um, ja. Also er ist nicht eifersüchtig? Nee, überhaupt nicht. Der sagt, das ist der Job von der Silke? Genau. Und damit kann ich leben? Ja, er hat also letztens bei einem Gespräch mal zugehört. Da haben wir nachts mal telefoniert. Und dann klingelte eben die Hotline und dann habe ich mir einen zweiten Apparat dazu geholt und habe den Hörer dann daneben gelegt und auf Lautsprecher gemacht. Er musste also anschließend auflegen, weil er so gelacht hat. Ja, das darfst du auch nicht, ne, dass da jemand mithört. Bitte? Das darfst du auch nicht, ne? Da werden ja keine Kundendaten preisgegeben über die Hotline. Ach so, ja. Also das ist nicht tragisch. Also jetzt habe ich wieder eine ganz neue, krasse Sache erfahren, nämlich diese Praktik da, die du gerade erklärt hast mit dem Rasierwasser und dem Salz. Und da fehlt jetzt nur noch der Löwensenf dazwischen, ne? Hey, gute Idee. Wow. Gute Idee, ne? Vielleicht sollst du das demnächst. Dann ticken die Jungs aus am Telefon. Die Silke ist die Beste. Die Silke ist die Schärfste. Ja. Ich danke für deinen Anruf und die interessanten Infos. Alles klar, Jungs. Alles Gute. Ja, dir tschüss. Auch. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 5678 111, meine Telefonnummer, die kostenfreie Telefonnummer für euch und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Ach, jetzt habe ich ein Pärchen hier. Wolfgang und Monika, beide 37 Jahre alt. Ja, hallo Domia. Hallo Wolfgang. Ist der Wolfgang und die Monia? Ja. Monika. Monika. Wir wollen uns erstmal einreihen in die Tausende, die das schon gemacht haben, seine Sendung gelobt haben. Und Dankeschön. Vor allem auch das Team im Hintergrund. Das ist ja lieb von euch. Vielen absolut Dank. Absolut nett. Ja, unser Thema reiht sich auch an die Geschichte vom Freitag ein, wo du den Aufruf gemacht hast, dass du Anrufe zum Thema Cybersex. Internetsex, genau. Mhm. Ja. Und wir zwei haben vor 14 Tagen mit diesem Thema sehr gute Erfahrungen gemacht. Vor 2 Wochen? Ja, und zwar im Internet mit einer Web- ihr beide besitzt eine Kamera. Richtig. Eine Webcam, sagt man dazu. Das müssen wir, glaube ich, mal erklären. Ne? Da wird eine Kamera an den Computer angeschlossen. Genau. Und dann kann man jemand anderen anwählen. Richtig. Und der kann einen sehen. Und wenn der andere auch eine Kamera hat, kann man den wiederum auch sehen in dem Computerbildschirm. Ne? Ganz genau. Also mal so grob erklärt. Bildtelefonie. Genauso ähnlich kann man es erklären. Richtig. Ne? Ja. So, und was ist genau passiert? Ja, was ist passiert? Also es gibt dann im Internet diverse Möglichkeiten, was ja auch am Freitag erläutert wurde, über Chaträume. Mhm. Ja, und genauso gibt es sogenannte Net-Meeting-Surfer. Mhm. Ja, das sind also Surfer, wo sich Leute, die in der Regel auch eine Kamera am PC angeschlossen haben, treffen. Mhm. Ja, und dann hat jeder ein Profil eingegeben, was er sucht oder was er ist. Mhm. Ja, und dementsprechend kann man sich dann anklicken oder anrufen in diesem Sinne. Und was Profil heißt, also so Wünsche, was man gerne machen möchte? Ja, Profil, wir haben zum Beispiel bei uns als Profil die Namen, ja, und dann wir suchen ein Paar, wo beide da sind. Weil das ist natürlich die große Gefahr, ja, dass man also auch auf sogenannte Fakes trifft, die sich zwar als Paar oder als Dame im Profil angemeldet haben, aber dann doch in Wirklichkeit alleine sind. Ah, dubiose Welt, aber so haarscharf verstehe ich. Was ist denn genau weiter passiert? Ja, wir haben da zum Beispiel ein Paar, hoffentlich lachst du nicht, aus Anatalia, Türkei, dran gehabt. Aha. Ja, die waren sehr nett. Es ging dann von beiden Seiten auf sehr gebrochenem Englisch in Schriftform, also nicht mit Ton. Also, ihr habt euch unterhalten über den Computer, das heißt, ihr habt reingetippt, ihr habt euch gegenseitig Informationen geschrieben, Nachrichten, und habt euch währenddessen aber auch auf einem kleinen Fenster gesehen. Gegenseitig gesehen. Ja. Ganz genau. Wie ist die Bildqualität? Teils, teils. Also nicht so eher schlecht. Eher schlecht. Ja, das kommt immer auf die Übertragungsrate an vom Internet. Aber ich sag mal, nicht so, wie wir dich im Moment im Fernsehen sehen. Ja, das ist klar. Das ist klar. Die Intention für euch, da jemanden zu suchen, war Erotik und Sex. Nein. Nein. Oder ich sag mal jein. Also generell schon das etwas Frivole. Ja. Ja. Aber das Interessante bei der Geschichte ist halt das Hochschaukeln. Was wie ist denn, man an diesen Punkt kommt über den Chat. Ja. Was ist denn dann mit diesem Paar aus Antalya passiert? Gut, wir haben dann jeder für sich vor der Kamera mit seinem Partner im Endeffekt Sex. Ja, und so hat man den anderen. Knallharten Sex. Jeder hat mit seiner Partnerin geschlafen. Richtig. Sex gehabt. Vor der Kamera, sodass das andere Paar das sehen konnte. Ganz genau. Genau. Ja, weil wir vertreten halt die Einstellung, dass in jedem Menschen einen gewissen Teil unterschiedlich ausgeprägt, ein Voyeurist und ein Exhibitionist. Absolut, die Meinung vertrete ich auch. Ja, und diese Geschichte erlebt man entweder wie wir vor der Kamera oder andere in Swingerclubs. Na klar. Aus. Ich habe gerade ja schon die Monika gehört. Habt ihr so ein Doppeltelefon? Nee, wir hängen hier so ganz dicht. Wir lieben uns ja sehr vor allem zusammen. Dann gib mir mal eben die Monika. Ich gebe dir gerade die Monika. Ja, Monika. Monika, so wie ich den Wolfgang, hallo Monika, so wie ich den Wolfgang verstanden habe, habt ihr das zum ersten Mal vor 2 Wochen gemacht? Ja, sagen wir so, er hat schon mehr Erfahrung vor meiner Zeit, für mich war es das erste Mal. War das schwierig für dich? Hattest du Hemmungen vor dieser Kamera quasi so dein Intimstes zu leben? Nee, eigentlich nicht, weil ich habe früher schon Telefonsex gemacht und da war das für mich eigentlich nur der Kick, weil ich habe den anderen jetzt auch gesehen. Ja. Das ist noch viel interessanter. Was hat dich denn, was fandst du so im Einzelnen interessant daran, die anderen zu sehen, das andere Paar zu sehen? Ja, es ging nicht im Endeffekt darum, jetzt die unbedingt sehen zu müssen, wie die jetzt miteinander schlafen, sondern die ganze Vorgeschichte, wenn wir miteinander unterhalten haben, was sie für Hobbys haben, für Vorlieben und so. Das war einfach das ganze Gespräch an sich. Ja, Wolfgang sagt ja schon gerade. Über Arbeit und so. Und dann irgendwie ist dann das Thema Tattoos, Piercing. Da habe ich halt mein Tattoo zeigen müssen, mein Pyrus-Piercing zeigen müssen. Und so langsam hat sie das halt dann hochgeschaukelt. Ihr wart am Anfang, alle 4 Leute waren am Anfang angezogen. Ihr freilich. Ja, und habt euch dann so nach und nach ausgezogen. Genau. Es ging also nicht direkt zur Sache, sondern es hat sich, Wolfgang sagt es gerade, auch schon so hochgeschaukelt. Ja, das ist hochgeschaukelt. Wie lange hat denn dieser Chat oder diese Verbindung dann gedauert? Das war knapp 1,5 Stunden. Geht ja dann noch. Ich dachte jetzt 4 Stunden, oder? Nee, 1,5 Stunden. Und das Ganze endet dann mit einem doppelten Orgasmus in Antalya einmal und hier in Deutschland. Genau so kann man es sehen, ja. Wie ist das denn danach dann, wenn es dann, als ihr fertig wart? Da hat sich jeder hingesetzt, Zigarette geraucht, auch noch vor der Kamera, da ist noch ein bisschen geredet worden. Ach, ihr habt mit denen dann noch geredet? Ja, nicht über das Thema, sondern allgemein. Allgemein, wurde nicht einfach weggeschaltet? Nee. Viertelstunde ungefähr noch und dann haben wir es dann ausgeklinkt. Ja, hast du jetzt da so ein bisschen, bist du interessiert jetzt daran? Werdet ihr jetzt öfters im Netz sein und sowas suchen und machen? Ja, sicher, auf jeden Fall. Das ist vor 2 Wochen zum ersten Mal passiert. Wie viel Mal ist es seitdem schon nur wieder passiert? Heute fast, aber meine Stimmung war nicht ganz so bombastisch in dem Moment. Nein, ich sag, nee, dann lass ich es lieber. Aha. Das ist ja, das haben wir hier im Radio bei uns live auch, das ist so eine kleine Kugel, diese Kamera, ne? So ja, ganz, genau. Ganz kleine Kamera. Mhm. Wie macht ihr das denn, dass dann auch alles so sichtbar ist für die andere Seite? Ihr könnt die doch einfach nur starr irgendwo hinstellen, ne? Ja, sicher. Aber man kann sie ja so platzieren, was man immer im Bild ist. Mhm. Das geht schon. Mhm. Wenn man will, geht alles. Mhm. Also, ein neues Hobby gefunden. Auf jeden Fall. Ja. Monika, ich danke dir und gibst du mir den Wolfgang noch, ja, mal? Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Jo, hi Domian. Wolfgang, habe ich das gerade richtig eingeordnet, dass du vorher schon Erfahrungen hattest mit diesen Webcams? Ich hatte mit einer Partnerin, bevor ich die Moni kennengelernt habe, schon Erfahrungen. Ja. Mhm. Aber ich sage mal, nicht so weit wie jetzt mit der Moni. Ja. Würdest du durchaus sagen, dass das eine Bereicherung oder ein zusätzlicher Thrill für eure Sexualität ist, das so zu machen? Auf alle Fälle. Und auch keine Scham bei dir? Nein. Mhm. Den kannst du mal. Ja. Sag mal, wenn wir Scham hätten, denke ich mal nicht, dass wir bei dir angerufen hätten. Ja, na klar. Ja, als überhaupt machen würden, ne? Richtig. Also genau. Wir stehen dazu und ja. Ich sag mal, andere haben gerne Sex im Freien als Kick. Mhm. Ja, und für uns ist es halt hier im häuslichen Rahmen auch eine Variante. Und es ist absolut safer Sex, ne? Es kann überhaupt gar nichts passieren. Also warum nicht, wenn es euch Spaß macht und der andere Seite auch Spaß macht? Seid ihr jetzt mit dem Paar in Antalya so verblieben, dass ihr euch nochmal verabredet? Oder war das jetzt einmal und dann nie wieder? Wir haben die E-Mail-Adressen ausgetauscht. Mhm. Ja, genauso möchte ich auch sagen, dass wir zum Beispiel ein Paar kennengelernt haben auf Teneriffa, mit dem wir wirklich nur in Anführungsstriche Clean Chat betreiben, also sauberen Chat. Mhm. Ja. Haben wir uns jetzt öfter sonntags getroffen, da waren die Kinder auch dabei, ja, wo wirklich einfach nur wahllos über Gott und die Welt geredet wurde. Mhm. Also wirklich auch Kontakte, die da vielleicht, hoffentlich, auf Dauer entstehen können. Ich stelle mir das ja kompliziert vor, wenn man diese Kameras eingeschaltet, man schläft, hat Sex miteinander und muss dann zwischendurch immer drauf hingehen und tippen. Ist das nicht irgendwie... Nein, also währenddem wurde Sex dann ausgeübt wird, da wird nicht geschrieben. Da müssen wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Es gibt aber auch, soweit ich informiert bin, solche Kameras, die auch ein Mikrofon haben. Ne? Das geht auch mit Mikrofon. Nur ich habe die Erfahrung gemacht, dass es im Netmeeting ähnlich wie im Sprechfunk nachher abläuft, ja, dass immer nur einer reden kann, damit der andere hört. Also ganz neue Welten sind das, ne? Ganz neue Cyber-Sex-Welten. Richtig. Was man sich vor ein paar Jahren hätte gar nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Ne? Richtig, aber für uns zwei ist es, wie gesagt, eine Variante, die wir gefunden haben, ja, wo wir nicht täglich brauchen, ja, ja, aber die zur Abwechslung gerne willkommen ist. Na wunderbar. Dann wünsche ich weiterhin sehr viel Spaß und guten Erfolg und trefft nette Leute. Ja, das danke. Das hoffen wir. Danke. Tschüss Wolfgang, tschüss Monika. Tschüss. Danke. Ciao. Jetzt habe ich Sascha hier und Sascha ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Sascha. Na? Über was reden wir? Als erstes möchte ich mich mal bei dir bedanken. Dank dir kann ich wieder laufen. Dank mir kannst du wieder laufen? Richtig. Und zwar, falls du dich erinnerst, wir haben letztes Jahr in deiner ersten Sendung nach deiner Pause, haben wir miteinander telefoniert. Mein Thema war damals Schicksalsschläge. Mhm. Und ich hatte letztes Jahr einen Schlaganfall. Ja, ich erinnere mich. Und hab auch noch gesagt, wie kurios oder wie seltsam, dass ein 21-Jähriger einen Schlaganfall hat. Richtig. Also war mir nicht so bekannt, dass so junge Leute das auch kriegen können. Mhm. Ja, und wie du ja sicher noch weißt, habe ich mich ganz schön aufgegeben und... Dir ging es sehr schlecht da, ne, zu der Zeit. Richtig, mhm. Genau. Mhm. Ja, und nach unserem Gespräch habe ich viel nachgedacht, habe mir dann Ziele gesteckt und ja, es hat mich jetzt so weit gebracht, dass ich wieder laufen kann. Erzähl doch nochmal den Leuten, die sich nun nicht mehr daran erinnern können, ist ja auch eine Weile her schon, wie genau dein Zustand damals war, als wir beide uns unterhalten haben. Ja, damals war mein Zustand so, ich durfte das Bett nicht verlassen, ich durfte mich nicht alleine im Rollstuhl fortbewegen. Mhm. Aus der Gefahr heraus, es könnte sich ein weiterer Schlaganfall bilden. Mhm. Ich durfte im Prinzip gar nichts machen. Ich bin nur im Bett gelegen zu der Zeit und habe darauf warten müssen, dass eine Betreuerin kommt, die mir das Essen bringt, die mich füttert, die mir hilft, auf die Toilette zu gehen, die mich am Bett wäscht und lauter so Scherz. Also eigentlich ein Pflegefall, ne? Richtig, also kann man ein kompletter sagen. Pflegefall, ja. Ich weiß, dass die Stimmung sehr trübe war, als wir uns unterhalten haben. Ja, dass du das ist richtig. Sehr demoralisiert auch warst. Ja, ja. Also ich habe mich total aufgegeben gehabt, weil ich keine Chance mehr auf Heilung gesehen habe. Und ich zu dem Zeitpunkt, muss ich auch dazu sagen, zwei falsche Ärzte hatte, die mir in der Hinsicht auch sehr wenig Hoffnung gemacht haben. Ja. Und ich eigentlich über einen ganz doofen Zufall zu einem Kinesiologen, Heilpraktiker und Internisten kam. Also er war alles drei in einem praktisch. Ein Kinesiologe ist jemand, der mit den Wellen oder Elektrowellen vom Körper arbeitet. Und ja, es war irgendwie ganz merkwürdig. Also ich habe den am Wochenende habe ich einen Arzt gebraucht, weil es mir sehr schlecht ging. Und da hat eine Betreuerin hat einen Arzt gerufen und er war dann halt auch gleichzeitig Kinesiologe, wie gesagt, und Naturheilpraktiker. Das war ein Zufall dann, ne? Das war ein Zufall, dass du auf ihn gestoßen bist. Richtig, ja. Richtig. Und er hat mich dann halt so untersucht und meinte dann so, er kommt Mitte der Woche nochmal vorbei und wenn es mir etwas besser geht, möchte er mich auch in der Praxis sehen. Ja, dann kam es zu der Zeit, dass ich dann so ab Oktober ungefähr ja regelmäßig zu ihm ging, so ein, zweimal die Woche. Und es mir dann auch so psychisch anfing, besser zu gehen, auch körperlich. Er hat mich dann auch ins Universitätsklinikum nach Aachen überwiesen. Ja. Und dort haben die mich mehr oder weniger wieder hingebogen. Du hast gerade gesagt, dass du nach unserem Gespräch dir so Ziele gesteckt hast. Was waren das für Ziele? Ja, es war ganz einfach. Ich habe mir gesagt, weil ich ja nicht wusste, ob ich je wieder laufen kann oder nicht. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ich werde versuchen, das Beste draus zu machen und ich werde weiterleben. Weil es war ja damals die ganz große Frage bei mir, will ich überhaupt noch weiterleben? Ne? Und nachdem du das so für dich entschieden hattest, dass du weiterleben willst, hab ich das jetzt richtig eingeordnet, dann kam es zufällig dazu, dass du diesen Arzt kennengelernt hast. Richtig, genau. Und er hat mir dann auch wirklich wunderbar weitergeholfen und er hat dann auch Energien in mir wieder geweckt, sage ich mal, die schon lange ja, verkümmert waren, eingeschlafen sind. Also ich glaube, das große Lob gilt diesem Arzt, ne? Dass du wieder laufen kannst. Nee, also wirklich das das größere Lob gilt dir, auf jeden Fall, dir und deinem Team, weil ich denke mal, hättest du mich damals nicht so aufgebaut, dann wäre es nichts geworden. Weil ich denke mal, dann wäre in der gleichen Nacht noch Schluss gewesen. Ehrlich? Ja, ich war so weit damals, da wäre dann Schluss gewesen. Das rührt mich sehr und ich freue mich ausgesprochen. Freue mich wirklich super, Sascha. Jetzt erzähl, wie es dir jetzt geht. Du sagst, du kannst laufen schon wieder? Ich kann wieder laufen. Seit dem 6. Dezember, also am 6. Dezember letzten Jahres, habe ich meinen ersten Schritt ohne Rollstuhl gemacht und seitdem langsam wieder angefangen, laufen zu lernen. Das ist ja Wahnsinn. Du kannst jetzt auch heute schon ohne Gehhilfe laufen? Richtig. Ich habe vor knapp 4 Wochen habe ich meinen Stock in die Ecke gestellt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein für dich wahrscheinlich auch ein gigantisches Erfolgserlebnis, ne? Richtig, einerseits schon, ja. Und andererseits? Andererseits, sag ich mal, hängen mir noch die Spätfolgen vom Schlaganfall oder während der oder von der Behandlung des Schlaganfalls, die hängen mir noch hinterher. Welche sind das? Das ist eigentlich so ein bisschen mein zweites Thema. Und zwar, ich bin sehr einsam dadurch geworden. Problem hatte ich ja damals schon und das hat sich eigentlich bis dato noch nicht geändert. Ich habe halt durch den Schlaganfall und durch das Cortison, was ich bekommen habe, so rund an die 25 Kilo zugenommen, fast 30 Kilo und ja, ich fühle mich unattraktiv, ich fühle mich dick, ich bin unzufrieden mit mir selber. Ich mache jetzt zwar eine Diät unter ärztlicher Aufsicht. Ich wollte gerade fragen, da besteht doch eigentlich jetzt die Chance, dass man das auch wieder runterbekommt, ne? Nach solchen Behandlungen. Richtig, aber es ist trotz allem ziemlich schwierig, weil halt das Cortison mit im Spiel war und ich halt doch noch aufpassen muss, dass nichts nachkommt und wegen dem halt auch nur unter ärztlicher Aufsicht. Und da darf ich nicht so viel abnehmen, wie ich gern würde auf einmal und ja, es wuschtet halt schon ziemlich. Aber vielleicht ist das, Sascha, du gestattest, wenn ich als Unbeteiligter und Gesunder das mal so salopp sage, vielleicht die kleinere Hürde jetzt, die noch vor dir liegt, die größte und komplizierteste hast du doch eigentlich schon genommen, ne? Ist richtig, aber ich sag mal so, die Einsamkeit, die drückt schon einen ganz schön aufs Gemüt. Wie war das denn jetzt nochmal mit deiner Familie? Wie sah da der Kontakt aus? Wie sieht der Kontakt aus? Ja, der Kontakt sieht jetzt insoweit aus, dass ich mich mit meinen Großeltern zumindest mal ausgesprochen ausgesöhnt habe. Jetzt auch wieder bei ihnen im Hotelbetrieb arbeite. Ach, du arbeitest sogar schon wieder? Ich arbeite jetzt seit einem Monat wieder, ja. Wie ist der Kontakt, wie war das, das habe ich jetzt vergessen, mit deinen Eltern? Ja, das war ziemlich schlecht und es ist jetzt im Moment auch mehr so gezwungenermaßen meinen Großeltern zuliebe quasi. Mhm. Aber Kontakt wieder zu den Großeltern? Ja. Einigermaßen? Ja. Also ich muss eigentlich sagen, zu meinen Großeltern, dass da der Kontakt so abgebrochen und kaputt gegangen ist, ist viel aus falschen Gerüchten und Missverständnissen entstanden, wie sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat. Welche falschen Gerüchte waren das? Ja, es waren so Sprüche im Umlauf, wie deine Großeltern, die schließen schon Wetten ab mit deinen Onkels, wann du endlich abkratsch und lauter so Scherze und... Und das hat sich als falsch oder als falsch erwiesen. Richtig. Ja. Was ist mit deinem Freundeskreis, den du früher hattest, deine Freunde? Jetzt? Ja, davon habe ich leider, sag ich mal, die meisten haben jetzt Familie schon gegründet. Mhm. Dann sind insgesamt drei Stück umgezogen, weiter weg. Mhm. Und es ist eigentlich auch nicht mehr so der Kontakt, da eigentlich gar nicht mehr. Dennoch, Sascha, möchte ich nochmal sagen, dass ich mich irrsinnig freue, dass du das geschafft hast, was du geschafft hast. Und ich möchte dich jetzt auch nochmal ermutigen, dass du diese letzte Strecke, die schaffst du auch noch. Da bin ich ganz sicher. Guck mal, dass du jetzt sogar schon wieder arbeiten kannst. Das heißt ja, du bist auch schon wieder in einer gewissen Normalität und musst nicht nur zu Hause alleine rumliegen im Bett. Richtig. Und das heißt, du lernst auch durch die Arbeit Leute kennen und wenn du vielleicht ein bisschen mehr abgespeckt hast und dich auch seelisch noch ein bisschen mehr stabilisiert hast, kannst du vielleicht auch wieder weiter und mehr unter Leute gehen. Gib jetzt bloß nicht auf, nachdem das alles, was passiert ist, Tolles passiert ist, so gut gelungen ist. Nee, um Gottes Willen, aufgeben möchte ich nicht. Es ist halt alles noch schwer, klar. Es ist ziemlich schwer und ich sag mal, es ist halt irgendwo frustrierend, so nach der Arbeit geht man halt in sein Zimmer hoch, weil ich wohne auch im Hotel in meiner Großeltern momentan. Aber Sascha, ich muss mal unterbrechen. Freu dich doch jeden Tag, dass du da hochgehen kannst, Mensch. Ja klar, das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Stell dir vor, man müsste dich da hochtragen oder du müsstest im Rollstuhl im Fahrstuhl hochfahren oder sowas. Ja gut. Es wäre weniger schön, das ist schon richtig. Mhm. Aber was ich dir versuche zu erklären, ist halt so, weißt du, frustrierend, wenn du schließt die Tür auf und weißt, es ist niemand drin. Ja. Und das halt so Tag für Tag, das, ich sag mal, ich bin halt kein Mensch, der alleine sein kann, das war ich noch nie. Ja, so. In einer Großfamilie aufgewachsen, mehr oder weniger, und es ist einfach schwierig, damit umzugehen, trotz allem, was ich geschafft habe. Jetzt würde ich mich riesig freuen, es sind jetzt doch eine ganze Menge Monate vergangen von unserem letzten Telefonat. Richtig. Jetzt wäre es irrsinnig schön, wenn ich vielleicht, ich weiß nicht, um Weihnachten rum oder so, nochmal einen Anruf von dir bekäme und du mir sagen würdest, ich bin der Sascha, der damals einen Schlaganfall hatte, gelähmt war, dann wieder gehen konnte, der es dann aber noch schwer hatte, weil er so einsam war und dick war. Jetzt geht's mir wieder richtig gut. Das wünsche ich mir jetzt, dass ich im Dezember noch einen Anruf von dir kriege. Okay, ich arbeite dran. Ich weiß ganz genau, wer du bist und werde es direkt einordnen können. Okay. Möchtest du vielleicht dennoch vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin reden? Ja, gerne. Ja, das ist die Heide heute Nacht. Und du legst auf und die Heide ruft dich gleich an. Ja. Nochmal großen Respekt. Ich freue mich riesig, dass du es geschafft hast. Und drücke dir die Daumen, dass du es weiter schaffst. Und ich bin sicher, dass du es weiter schaffst. Okay, ich danke dir nochmal, Domian. Und auch einen schönen Dank an dein Team. Ich richte es aus. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. 1.34 Uhr, 10 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. We'll be right back. 1.35 Uhr, 5 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen haben wir das schöne Thema durchgeknallte Alte. Und ich möchte morgen ausschließlich mit alten Leuten reden, die von sich aus auch so sagen, naja, ich bin halt ein bisschen anders, ich bin vielleicht ein bisschen durchgeknallt oder ein bisschen schräger drauf, ein bisschen verrückt, aber ich finde mich toll so. Und ich stehe auch dazu, so wie ich bin. Das ist unser Thema morgen. Durchgeknallte Alte. Jetzt habe ich den Stefan hier. Und Stefan ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, einen schönen, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Stefan. Einmal wunderbar, dass man die auch mal durchkommt. Das ist klasse. Ich weiß immer, dass das schwierig ist. Ja. Und natürlich auch ein Lob an deine Sendung. Dankeschön. Höre ich also wirklich fast jeden Abend, wenn ich Zeit habe. Mein Thema ist, ich bin, glaube ich, genau das Gegenstück von der ersten Anruferin, die bei dir heute... Silke, die Telefonsexerin. Ja, richtig, genau. Du machst also keinen Telefonsex? Habe ich zwar auch schon mal gemacht, sondern mehr oder weniger, ich bin devot veranlagt, ach so. Dominante Frauen. Ach so. Ja, Moment, dann bist du ein Sklave. Ja und nein, das heißt, also ich versuche das in vielfältigen Hinsichten zu leben. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe... dann versuche ich das auch zu leben. Das heißt also, suche also dominante Frauen, die schon Sklaven suchen, ja. Mhm. Dominante Frauen auch so im normalen Alltag oder immer auf so bestimmte sexuelle Situationen bezogen? Das ist komischerweise nur auf sexuelle Situationen so bezogen. Bist du im Alltag eher der dominante Mann, der Macher vielleicht gar? Macher kann ich nicht sagen, aber ich bestimme im Alltagsleben schon gerne das, so, was ich tue. Ja. Siehst du, das ist ja ein Phänomen. Ja, das ist ja wirklich ein Phänomen, das habe ich schon oft mitbekommen im Bekanntenkreis, dass gerade Männer oder Frauen, die so richtig ihren Mann oder ihre Frau stehen im Alltag, teilweise sogar in hohen Positionen sind, dann im Sexuellen ganz anders gestrickt sind und es lieben, auf allen Vieren krabbeln zu müssen oder so. Ja, so eine Art. Vielleicht ist das ja auch so die Sehnsucht nach einer Gegenwelt, ne? Zum Alltag. Ja, ein Stückchen schon. Ich denke mir so, dass ich merke auch selber, dass ich da so langsam im Privatleben auch ein bisschen anfange zu trudeln. So. Ach so. Nach dem Motto, ich merke, ich weiß nicht so, ob man so richtig sexsüchtig werden kann oder nach solchen Sachen. Ich merke nur halt, dass also erheblich mehr Freizeit dabei drauf geht, als man eigentlich so lieb ist. Und darf ich dich fragen, wenn nicht, ist es auch in Ordnung, um nicht erkannt zu werden, was du beruflich machst? Ich bin im Moment arbeitssuchend. Du bist arbeitssuchend, aber was bist du von der Ausbildung her? Von der Ausbildung her bin ich Fotokaufmann. Fotokaufmann. Das heißt also im Außendienst arbeiten, ja. Oder auch im Einzelhandel. Jetzt hast du vorhin die Silke, die erste Anruferin, von drei so Kategorien von Sklaven oder devoten Menschen erzählt. Mhm. Ne, einmal die so ein bisschen beschimpft werden wollen, so ein bisschen niedergemacht werden wollen, dann als zweite Kategorie die Diener sein wollen. Und die dritte, das war die Hardcore-Kategorie, die mit dem Rasierwasser und dem Salz. Was bist du? Alles drei. Alles drei. Alles klar. Auch diese harte Geschichte zum Schluss? Auch diese harte Geschichte zum Schluss jetzt, kann vorkommen. Es kann nicht, aber kann es gehen. Ja. Jetzt verrate uns, was das Härteste ist, was du bisher mit dir gemacht hast oder an dir hast machen lassen. Oh Gott, das ist jetzt echt so eine Sache. Gut, was ist das Härteste, was ich selber so erlebt habe? Mehr oder weniger festgebunden auf dem Bett und mehr oder weniger von zwei Frauen so gequält worden zu sein. Von zwei Frauen? Mhm. Ja, und wie haben die dich gequält? Auch so mit heißem Wachs und was ich heiße Kartoffel hat man mit halt? Wachs ist oder mit einem Dildo halt so gequält, von wegen so von, so von hinten halt entjungfert worden, so nach dem Motto. Oder halt über Schmerzen, das ist jetzt keine Nadeln, sondern das kann man auch mit Kneifen oder solchen Sachen halt machen. Mhm. Und mich halt mehr oder weniger zu all dem halt gezogen, wozu die halt Lust hatten. Mhm. Wie lange, wie bist du überhaupt an diese Frauen gekommen? Waren das professionelle, dominante Frauen? Das war das erste Mal, wo ich es wirklich mal ausgebildet habe, um wirklich rauszukriegen, wie weit gehen meine Neigungen an mich selber. Da habe ich also wirklich so zwei professionelle Frauen mal aufgesucht. Mhm. Da musste ich auch wirklich... Leider, was natürlich auch die Gefahr ist, weil man kann auch gut bei ausgenommen werden. Das war wahrscheinlich sehr teuer, ne? Das ging so 400 Mark. Ah ja. Mhm. Ich sag mal so, das Feld, was es ging, so ist gut. Ich meine, 400 Mark ist auch eine Menge Geld. Nur, ich denke mir, das war es mir einfach wert. Wie weit wussten denn, bleiben wir mal bei dem Beispiel, das kann man sich gut vorstellen, du lagst festgebunden an dem Bett und die beiden Frauen waren zugange. Ach ne, Vorfrage noch, wie waren diese Frauen angezogen? Wie waren diese Frauen angezogen? Gut, Gut, das ist 3 Jahre her, um Gottes Willen, muss ich jetzt selber überlegen. Ja, waren die jetzt nackt oder hatten die irgendwie so Lederklamotten an? Schon, die eine hatte also Lederstiefel an und einen Ledertop gehabt, so zwischen Schnüren. Achso, schon so ein bisschen so SM-mäßig so zurechtgemacht. Schon so ein bisschen SM-mäßig zurechtgemacht. Woher wussten die Frauen, jetzt gehen wir zu weit, das mag er nicht mehr, jetzt tun wir ihm wirklich weh und er möchte das nicht? Da war nichts vereinbart vorher, weder ein Stichwort oder sonst. Gar nichts. Ich habe denen auch gesagt, es gibt nur 3 Grenzen, die ich habe, dass sie die bitte akzeptieren. Was da, glaube ich, auch überhaupt kein Problem war. Und ansonsten wusste ich selber nicht, wo meine Grenzen waren. Ich wollte dadurch auch gerne raus. Weißt du heute, wie lange liegt das zurück? 3 Jahre. 3 Jahre. Weißt du heute nach 3 Jahren Training sozusagen und Experimente, weißt du deine Grenze heute? Ich weiß meine Grenzen, ja. Wo liegt die? Das sind genau 3 Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Das, das sind einmal Sex mit Männern. Also geht überhaupt nicht. Dann Sex mit Minderjährigen ist auch ein absolutes Tabu, könnte ich nicht haben, also wäre das Letzte. Auch nicht, wenn das eine Frau von mir wollte in der Art. Also auch wenn eine Herrin, die das befehlen würde, würdest du sagen, nein, da ist Schluss? Da würde ich absolut sagen, nein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wenn man das einer Herrin so befehlen würde, aber ich glaube doch schon, nee. Und halt Sex mit Tieren als Beispiel. Das wäre auch so eine Sache, wo ich absolut sage, komm nicht in eine Tüte und würde ich auch nicht machen. Das sind 3 große, klare Bereiche, aber alles andere ist sonst möglich bei dir, mit dir. Alles, ach so, an eine Sache habe ich noch so vergessen und sowas halt, ja gut, Kaviar, der Bereich, das würde ich auch völlig ausschließen, ist nicht. Ja. Also das ist die Ausscheidungen. Ja, richtig, genau, sowas in der Art. Genau. Würdest du sagen, ich hatte ja gerade dieses Beispiel gebracht mit dem Löwensenf, was ja auch heftig ist. Würdest du sagen, sowas würde ich durchaus auch machen? Ausprobieren würde ich, ja. Du bist 36 Jahre alt. Genau. Hast du früher schon mal irgendwie so Ansätze bei dir verspürt diesbezüglich? Du meinst so in jüngeren Jahren? Ja, genau. Also, ja, so Ansätze so waren da irgendwie da. Das also so, ich habe sowas also rausgekriegt, so dass ich ganz so markante so Erlebnisse in meiner Jugendzeit hatte. Also Schlüsselerlebnisse, wo ich dann halt gemerkt habe, ups, das ist es, das hat einen gewissen Reiz. Hast es aber dann eben doch sehr lange nicht richtig ausgelebt, sondern erst dann mit Anfang 30? Ja, so mehr oder weniger erst mit Anfang 30, weil ich dann gemerkt habe, der Reiz ist da viel zu groß, was ist Reiz oder... Das trifft so meine masochistische Veranlagung. Ist dann ja quasi so eine zweite sexuelle Revolution in dir, ne? Nach der Pubertät, nach dem Entdecken der Sexualität. Ja, das ist jetzt nett gesagt, aber stimmt so in der Art, ja. Ja. Also, Hast du eine Partnerin zurzeit? Zurzeit habe ich ein Verhältnis, Partnerin nicht so, also so halb-halb. Und betreibst du das mit der Frau auch, oder? Ist eigentlich nicht so dominant veranlagt, aber ich habe das Gefühl, die hat da immer mehr Spaß dran. Könntest du dir vorstellen, auch mit einer Frau zusammen zu sein, die das überhaupt nicht mag? Könnte ich mir auch vorstellen, wo ich dann selber ein bisschen die Bedenken hätte, ich könnte vielleicht ausbrechen aus der Partnerschaft. Das bedeutet, dass du diesen, was man so schlechthin normalen Sex nennt, den kannst du auch praktizieren und ist für dich durchaus bis zu einem gewissen Grad auch befriedigend. Das ist für mich sehr, ja doch klar, das ist für mich also genauso auch befriedigend. Ach, ist er weg. Wie schade. Aber ich glaube, wir haben auch alles geredet. Dann bedanke ich mich herzlich bei Stefan, falls er jetzt übers Radio, übers Fernsehen uns noch hört, und wünsche ihm alles Gute und bin jetzt verbunden mit Lisa. Und Lisa ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Lisa. Ja, guten Thema, guten Morgen. Namen Domian. Ja, also ich wollte mal dazu was sagen, und zwar zu diesem Wahnsinnstheater jetzt in der Boulevardpresse mit diesen Nacktfotos von Cora, von Schumi 2 und Bohlens Estefania, wo dann die Nadel sagt, na, also schön sind die nicht und so. Also ich verstehe das Ganze nicht. Lass sie doch machen. Dass man sich darüber noch aufregt, ne? Ja, auf der einen Seite sitze ich hier und sage mir, guck mal, das sind doch schöne Fotos. Ja. Also ich weiß gar nicht, warum die ganze Aufregung. Ja. Allerdings wollte ich diese jungen Damen auch nicht sein. Also entweder sind die ja forciert, zum Beispiel von der von Bohlen. Ne? Ich glaube dass das forciert ist. Bestimmt. Ne? Aber der von Cora nicht. Ich glaube, die Cora wollte damals Geld damit verdienen oder so. Gut, hat sie gemacht, ja. Aber wenn ich mich in die Männer reinversetze, also mein Mann hätte mich wahrscheinlich damals rausgeschmissen. Mhm. Ja, der hätte gesagt, wenn du solche Sachen machst, nun gut, also wie dem auch sei, der Fotograf da von dieser Cora, von diesen Cora-Fotos, die finde ich toll, hast du die schon mal gesehen? Ich habe die gesehen, ja, ich finde sie auch wunderbar, toll, also ne? Ja, klar, ja. Finde ich schön, ja, also ja. Nichts gegen zu sagen, aber die Bild-Zeitung braucht ja nun auch was, ne, die brauchen, ja. Was mein Problem ist, immer wenn ich diese Fotos sehe, von mir existieren auch so ähnliche Fotos. Ist es wahr? Ja, aber privat, ja. Privat gemacht. Schon 10 Jahre her, aber ja. Sehr, sehr schön. Ja. Ja. Das heißt, wir werden sie vielleicht irgendwann auch mal in der Bild. Hör auf! Und ich habe so furchtbar Angst, dass dieser Mann, der hat nämlich sehr viel Fantasie und der macht gerne solche Sachen, dass der da irgendwas mitmacht. Ich kann nicht in der Bildzeitung. Achso, du meinst der Fotograf, dass der da was mitmacht? Also der, die fotografiert hat, von dem habe ich mich getrennt. Also ich konnte ihn nicht mehr ertragen, der war ja sechs besessen, ist der bestimmt heute auch noch. Ja. Jetzt habe ich immer Angst, nicht Angst, kann man nicht sagen, aber ich hätte es nicht gern. Weiß denn dein jetziger Partner von diesen Fotos? Ich habe keinen mehr. Ach so. Ich bin bedient. Du. So. Wirklich. Du. Aber dann ist es doch eigentlich umso weniger schlimm. Nehmen wir mal an, da würde irgendwo was auftauchen. Wenn du sagst, das sind schöne Fotos, ich stehe dazu, ich gefalle mir sehr gut, dann ist es auch egal. Fändest du nicht schlimm? Ach, aber überhaupt nicht. Mein Gott, was war ich früher oft an FKK-Stein? Ja. Da ist es irgendwann nach einer Weile, guckst du gar nicht mehr hin. Ja, genau. Und da wird ein Brimborium gemacht, wenn jemand mal oben ohne oder ganz nackt fotografiert wird. Ne? Du leben J, sagen wir hier in Köln. Ne? Ja, also, Herr, genau. Ja, ganz und genau. Ich würde, also ich überlege dann immer, soll ich dem einen Warnschuss schicken? Ah nein. Das bringt nichts, ne? Da machst du ihn vielleicht wegzuschlafen Hunde, ne? Ja, genau, da bringe ich den auf die Idee. Ne? Und wenn, ist doch toll, wenn du schöne Fotos von dir hast, aber stolz drauf. Ja, also wirklich, hat er damals gut gemacht, fand ich schön. Also das war dann auch so ein Sexvorspiel für euch, dass er die Nacktfotos von dir gemacht hat? Nee, kein Vorspiel, sondern eher, also wir haben eher Sex gehabt, ach, die ganze Nacht. Und dann haben wir fotografiert. Ach, ein Nachspiel da. Das ging die ganze Nacht. Deshalb sage ich ja, ich kann nicht mehr. Ich hab voll. Wie lange warst du mit dem zusammen? Auch 10 Jahre. Auch 10 Jahre. Aber nicht jeden Tag. Der wohnte etwas weg von hier. Ja. Und wenn wir uns jeden Tag gesehen hätten, nein, das wäre nicht gegangen. Du Arme. Ich habe dann auch rausgekriegt, Domian. Er hatte neben mir noch 2 andere. Ist ja unglaublich. Und der war in deinem Alter auch? Ja, 1 Jahr älter nur. Wahnsinn. Aber sehr, weißt du, sehr amüsant. Es war amüsant, es war ein schöner Sex, aber irgendwann kannst du das nicht mehr. Es gibt wirklich Menschen, sehr unterschiedlich, bei Menschen, die sehr stark sexuell getrieben sind, ne? Und manche, die brauchen gar nicht so viel und sind auch glücklich, ne? Ja, aber der war wirklich, der war extrem. Und ihr habt nach 10 Jahren immer noch so exzessiven Sex gehabt wie am Anfang? Ja. Das ist spektakulär. Und dann habe ich herausbekommen, dass er noch 2 andere hat, die wesentlich jünger waren. Und dann habe ich gesagt, du, wenn ich die jetzt anrufe, was ist dann? Um Gottes Willen, dann bin ich die los. Ja, ich sah und ich, da weißt du genau. Aber ich hätte sowas auch nie gekonnt, das ist mir eben noch eingefallen. Also ohne Liebe könnte ich sowas nicht machen. Und dann hast, du dich von ihm getrennt? Ja. Und das war sicher dann aber auch schwer, ne, wenn man 10 Jahre zusammen war und... Weißt du, wie das ging? Das ging Stück für Stück, immer mal wieder getrennt. Ja. Dann kam er zurück, klar, ne? Ich war ja immer parat. Ja. Und dann, bis es wieder knallte und es hat dann also in den letzten 2 Jahren wurde es halt immer schlechter. Ja. Dass ich nicht immer warten wollte, nur wann der Herr kommen wollte. Verständlicherweise. Das hat dem doch gefallen. Weißt du, was ich immer gesagt habe? Ich bin für dich eine Nutte, die nichts kostet. Entschuldige bitte. Aber es hat mir ja wohl auch Spaß gemacht, sonst hätte ich nicht mitgemacht. Und du hast wunderschöne Bilder von dir. Wer hat das schon, ne? Er hat die meisten. Ne? Er hat die schönsten mitgenommen. Hast du denn ein paar scharfe Fotos von ihm auch? Ja. Achso. Auch so ganz scharfe Fotos von ihm? Ja. Ja. Mhm. Dann hat er mir gesagt, dann hast du mich in der Hand. Ich sag, wie denn in der Hand? Ich hab dich auf dem Foto und du hast mich in der Hand. Also, ich würde mir keine Sorgen machen an deiner Stelle. Nee, selbst wenn irgendwas passiert, na und, würde ich dann sagen. Nee. Und dieses Theater, sag mal, findest du das nicht auch? Ja, ich finde es albern. Ich finde es völlig albern. Es ist so albern, dass ich mich schon gar nicht mehr gerne damit beschäftige. Ich überfliege das nur noch mit der Überschrift und denke, ach komm. Ja, ne, ist wirklich lächerlich. Ja, es gibt manchmal so Boulevardthemen, wo mir meine Zeit zu schade ist, dieses zu lesen. Ja, ne? Weißt du, es würde mich auch gar nicht so interessieren, wenn nicht mein persönliches Ding dahinter steckt. Ich hab das schon verstanden jetzt, ganz genau. Aber lachen wir drüber, ne? Absolut, absolut. Lisa, alles Gute. Dir auch, vielleicht, Jan. Vielleicht kommt ja doch irgendwann, wenn du erstmal dich gut erholt hast, doch nochmal ein anderer Mann. Oder bist du bedient jetzt? Ja, nee, oh nee, wenn ein netter käme, ja natürlich. Du bist ja ein Junge. 55 ist ja kein Alter. Ja, der muss aber interessant sein. Und also da habe ich schon, da stelle ich schon Ansprüche. Und sonst bin ich lieber alleine. Ne, du bist ja jetzt auch verwöhnt, ne? Der, ja. Der muss schon was bringen. Ach, nee, eigentlich nicht. Nee. Ich habe ja eigentlich die Nase voll. Eher der Dezentere muss das sein. Ja, ja. Ich wünsche dir irgendwann. Auf dem musischen Sinne. Genau, ganz genau. Auf der musischen Ebene. Ja, ach Domian, ich verbringe meine Nächte mit dir vorm Fernsehen. Ist ja auch schön. Aber sehr schmeichelhaft. Also liebes Ersatzpartner. Nee, nicht ganz. Liebe Lisa, ich danke für den Anruf. Ja. Wünsche alles Gute und bis irgendwann mal. Ja, und schlaf gut. Danke, du auch. Tschüss. Danke. Morgen. Ich sag's nochmal, morgen haben wir das Thema durchgeknallte Alte. Das fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Vielleicht gibt es ja auch ältere Leute, die so als Aktmodel arbeiten. Vielleicht 70-Jährige oder 80-Jährige. Ist doch sehr schrill. Also ich möchte gerne mit alten Leuten morgen reden, die irgendwie so ein bisschen anders sind als die Norm. Die irgendwie ein bisschen verrückt sind. Die so einen kleinen Tick haben. Die von sich aus auch sagen, ja, ich bin anders und meine Umwelt rümpft auch manchmal die Nase. Aber ich fühle mich verdammt wohl in meiner Haut. Ich kann mich nochmal so richtig ausleben, obwohl ich schon ein hohes Alter habe. Und mir macht das Leben einfach richtig Spaß. Also morgen ist das Thema durchgeknallte Alte. Jetzt bin ich verbunden mit einem nicht alten Mann, sondern mit einem ganz jungen Mann, mit Dominik, und der ist 18 Jahre alt. Hallo. Hallo, hier ist der Dominik. Ja, Dominik. Mir geht's gut, dankeschön. Und dir? Ja, mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen nervös, aber... Weswegen hast du angerufen? Ja, also es geht folgendermaßen. Ich bin gerade erst 18 geworden vor kurzem. Mhm. Ich habe festgestellt, dass ich schwul bin, das war ich auch schon seit langem. Mhm. Habe mich in meiner innersten Umgebung auch noch nicht geoutet. Wie lange weißt du, dass du schwul bist? Und wie lange bist du sicher, sagen wir so? Ja, ich bin 100% sicher, schon von klein auf. Ach so. Ich habe dich sogar mal so ganz nebenbei erwähnt, geht immer am Hauptbahnhof gesehen. Ich habe sogar ein Autogramm von dir damals aufgestaubt. Ist es wahr? Ich kann mich nicht erinnern. Naja, egal. Naja, jedenfalls ist das so. Ich habe schon sehr früh angefangen, Beziehungen zu pflegen, sei es Bettgeschichten oder was Festes. Ja. Und es ist dann immer sehr früh im Bett gelandet und ich habe immer halt sehr früh aufgehört, für jemanden was zu empfinden. Das heißt, ich habe keine Empfindung für die Person gehabt, so nach dem Motto, das ist Nachbar oder so. Das ist einfach eine normale Person gewesen. Ich denke an den Hintergrund sagen, wir müssen mal eben gerade was klarstellen. Du sagst, du hättest mich am Hauptbahnhof getroffen, ne? Ja, ja. Nicht, dass die Leute falsche Dinge denken. Nein, um Gottes Willen, nein. Ich hatte nur so gesagt, hallo Domian, weil ich kenne dich ja so vom Leben. Eine Zufallsbekanntschaft auf dem Hauptbahnhof, ne? Ja, ja, so. Gottes Willen. Sage mir, sage mir, ab wann du sagst, du hättest früher angefangen, schon Bettgeschichten zu pflegen, mit Männern, ne? Gehe ich von aus. In welchem Alter hast du angefangen schon? Och, das fing schon mit 12 so an. So früh schon? Ja. Und wie alt waren deine Partner? Och, ja, teilweise eigentlich auch ein bisschen älter. Aber auch gleichaltrig, ja. Junge? Ah ja. Und ab wann hast du angefangen, nichts mehr zu empfinden für die Jungs, für die Männer? Ja, das fängt dann so unmittelbar nachdem halt ein sexueller Kontakt da war an. Mhm. Also es äußert sich dann dadurch, dass wenn die dann sagen, ja, hast du Bock dann irgendwo hinzugehen, dann sage ich, nee, ich hatte schon was vor. Mhm. Das fängt dann so durch kleine Ausreden schon an. Mhm. Hast du dich denn schon mal, hattest du mal eine große Liebe schon? Ja, natürlich hatte ich eine große Liebe, sogar zwei Stück. Hast du die auch gelebt? Ja, und das war wirklich dann auch sehr intensiv. Und ich denke manchmal, vielleicht ist es darauf zurückzuführen, dass ich dann halt gemerkt habe, die haben mich in den Arsch getreten. Wie lange warst du mit den Männern zusammen, mit den Jungs? Jeweils. Ja, so 3-4 Wochen. Ist ja auch nicht so lang, aber. Nee, das ist nicht lang. Warum? Das war halt warum eine sehr intensive Zeit halt. Na gut, aber warum ist es dann 3-4 Wochen schon zu Ende gegangen? Das lag dann daran, dass die Leute dann entweder sagten, ja, du bist noch so jung und du weißt noch nichts vom Leben oder ich sah nicht gut aus oder. Halt so Ausreden. Einer ist sogar weggezogen. Mhm. Wie viele Partner hattest du schon mit deinen 18 Jahren? So an die 20 bestimmt schon. An die 20. Mhm. Wenn du jemanden kennenlernst, im ersten Moment, bist du hauptsächlich interessiert so am Sex, am Äußeren? Nein, ich achte sehr zum Beispiel auf Augen, auf Aussehen, auf die Ausstrahlung halt. Aber das, ich weiß nicht, das ist dann immer so, zum Beispiel, wenn derjenige dann sagt, ja, ich bin nicht ganz fertig oder so, mit einmal pocht mein Herz, ich bin total im Blutrausch sozusagen und dann bin ich auch fast ganz schön zu halten. Vielleicht wäre es ganz gut, Dominik. Also erstmal, wenn zwei Lieben gescheitert sind im Alter von 18 Jahren, ist das völlig absolut im normalen Bereich. Ja, aber das ist ja nicht so das Problem. Das Problem ist, dass halt immer nachdem der Sex da war, nachdem denke ich mir immer, also die Person ist jetzt uninteressant. Mhm. Der nächste bitte. So, und jetzt kommt mein zweiter Vorschlag oder mein Hauptvorschlag, mein Hauptgedanke. Ich würde an deiner Stelle, wenn es vielleicht auch schwierig ist, weil du etwas anders gelebt hast in der letzten Zeit, die Sexualität erstmal ganz nach hinten, ganz runterfahren. Und würde. Das ist ja nicht einfach. Ja, gut, aber das. Ich finde, das ist vielleicht auch ein Beweis einer Ernsthaftigkeit für Liebe. Wenn du dich in jemanden verguckst, musst du nicht den ersten Tag, die erste Woche, den ersten Monat. Ja, aber es ist manchmal sogar so gewesen, dass nicht sogar ich den ersten Schritt gemacht habe, sondern andere. Gut, dann machst du den ganz einfach nicht mit. Und wenn der andere bereit ist, sich da auch Zeit zu lassen, kannst du sicher sein, dass der wirklich an dir interessiert ist und nicht nur an deiner Jugend, an deinem Körper oder weiß nicht, wie du, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie du aussiehst, also dass der nicht nur an Äußerlichkeiten interessiert ist. Ich glaube, dass da der Schlüssel liegt, dass du die Sexualität etwas zur Seite schieben musst und dich mehr auf den Menschen, auf das Innere, auf die Seele, auf die Gefühle konzentrieren musst. Mhm. Den Sex kannst du dann immer noch haben. Der wird umso schöner sein, wenn man eine Weile gewartet hat. Ich glaube, dass die Sexualität, so wie du sie bisher betrieben hast, dir vieles kaputt macht. Ja, das stimmt. Also ich habe auch in der Familie halt dadurch sehr viel Krach gekriegt. Es wird momentan so viel über mich gelabert. Wie gesagt, ich komme ja aus Bonn. Bonn ist ja so szenenmäßig nicht viel los. Deshalb fahre ich dann öfters nach Köln. Ich war sogar öfters mal in Düsseldorf. Dominik, weißt du, und die Gefahr besteht auch, wenn du das jetzt so exzessiv weiter betreibst, dass du irgendwann in so ein Suchtverhalten kommst und dass du nur noch Sex konsumieren willst und wirst und dass du den Menschen überhaupt nicht mehr dahinter siehst und irgendwann vollkommen unfähig sein wirst, dich wirklich in jemanden... Das ist ja, ich will mich erinnern, aber diese Sucht ist das ja eigentlich in dem Sinne noch nicht, aber die aber du das kannst, ist einfach stark. Ja, aber du kannst jetzt noch dagegen vorgehen. Wenn du erstmal 28 bist und hast bis dahin nur auf dieser Sexbasis gelebt, kannst du es vergessen, eine Beziehung mit einem Menschen einzugehen. Da bist du nicht mehr fähig zu. Mhm. Ich habe in meinem Leben mehrfach solche Leute, Heterosexuelle und auch Schwule, erlebt, die dann mit 35, das sind Wracks sind das, die sind fertig, die können nicht mehr. Die haben so viel Sex in ihrem Leben gehabt und die sind nur noch leer. In denen ist es leer und öde. Mhm. Wenn das jetzt auch vielleicht ganz kontra zu deinem bisherigen Leben ist, fahre deine Sexualität runter. Mhm. Und wenn du den Eindruck hast, dass du dich in jemanden verliebst, erst recht, lass die Sexualität erstmal sein, den Sex. Es kommt schon noch alles andere. Kann ich dir nur so sagen, ist meine Idee. Noch eine kleine Frage. Mir wurde mal so ein Vorwurf gegeben, so, dass wenn, also ich war damals 17, das war so ein Jahr her, ich habe dann Sex mit jemandem gehabt, der war 14. Mhm. Natürlich bin ich nicht hingegangen, habe die Eltern gefragt, entschuldigen Sie, Herr Sohn, so, darf ich mit Ihrem Sohn Sex haben? Natürlich nicht, aber ich meine, das ist war ja in dem Sinne noch nicht strafbar, aber ich war dann immer so als Kinderficker und das war ich abgestempelt. Wie ist das denn so eigentlich? Also ich kann dir nur gut raten. Normal? Ich kann dir nur gut raten, lass die Finger von ganz jungen Jungs. Natürlich. Nur sieh die Grenze. Der Unterschied als 3 Jahre Altersunterschied. Ne? Okay, aber sieh die Grenze 16 Jahre. Natürlich. Alles, was zwischen 14 und 16 ist, ist schon problematisch. Ich war ja die Jüngste damals. Okay, wie alt warst du? Ich war 17. Du warst 17. Mhm. Ja gut, das ist natürlich alles dann ein sehr, sehr schwieriges Feld. Und hat der 14-Jährige damals freiwillig mitgemacht? Natürlich. Ja. Also für jetzt, es geht ja um jetzt, würde ich mir eine klare Grenze ziehen, 16 Jahre, ne? Und auf keinen Fall darunter. Aber die Grenze soll ganz anders sein, gar kein Sex erstmal. Mhm. Dominik. Also du würdest mir das Folgende fragen. Kein Sex ist der Recht in dem Sinne zu haben, sondern einfach nur normale Freundschaften und Beziehungen zu pflegen. Erstmal ja. Das andere ist dann nebensächlich. Wenn du dich wirklich tief in jemanden verliebst, dann reicht es völlig aus, wenn ihr nach 3, 4, 5 Monaten zum ersten Mal schlaft. Das mag jetzt sehr ungewöhnlich für dein jetziges Leben klingen. Aber ich glaube, dadurch trainierst du auch so eine gewisse Disziplin, dich mit einem Menschen auf einen Menschen einzulassen. Ich bin ja momentan noch solo. Würdest du mir raten, jetzt erstmal so solo zu bleiben? Oder ich weiß nicht, das ist ja so total komisch, dieses Verlangen ist einfach da. Ja, du kannst dich ja um Menschen bemühen, aber nicht primär um Sex. kann ja nicht raten, dass du jetzt eine Beziehung haben sollst. Das fällt ja, die Liebe fällt ja nicht vom Himmel. Sei froh, wenn du einen guten Mann, einen guten Jungen findest. Wir müssen Schluss machen. Okay. Kann ich noch ein Autogramm von dir zugeschickt kriegen? Leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay. Tschüss. Machen wir dann. Tschüss. Jo, in der Technik, Michael Jansen. Morgen heißt unser Thema, wie ich es gerade schon gesagt habe, durchgeknallte Alte. Ich möchte mit älteren Leuten oder mit alten Leuten reden, die irgendwie ein bisschen schräg sind, irgendwie ein bisschen verrückt, halt wirklich irgendwie ein bisschen durchgeknallt. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir da, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht, ciao.